Erst als David alt war und sein Leben genoss, ernannte er seinen Sohn Salomo zum neuen König über ganz Israel. Zweiter, er rief alle führenden Männer Israels sowie die Priester und die Leviten zusammen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Dritter, man zählte alle Leviten, die mindestens 30 Jahre alt waren, wobei die Gesamtzahl 38.000 Männer betrug. Vierter, David bestimmte, dass 24.000 Männer die Arbeit im Tempel leiten sollten, während 6.000 als Beamte und Richter dienten. Fünfter, 4.000 Männer arbeiteten als Torwächter und weitere 4.000 lobten Gott mit den Musikinstrumenten, die David extra dafür angefertigt hatte. Sechster, David teilte die Leviten nach den Familien der Söhne Levis ein, die Gershon, Kehat und Merari hießen. Siebter, zu der Familie von Gershon gehörten die Gruppen von Ladan und Shimei. Achter, Ladan hatte drei Söhne, von denen Jehiel das Oberhaupt war, gefolgt von Setam und Joel. Neunter, Shimei hatte ebenfalls drei Söhne namens Shelomit, Hasiel und Haran, welche die Familienoberhäupter von Ladans Nachkommen waren. Zehnter, die weiteren Söhne von Shimei hießen Jahat, Sina, Joisch und Beria, so dass es insgesamt vier Söhne waren. Elfter, Jahat war der Anführer und Sina der Zweite, aber da Joisch und Beria nur wenige Kinder hatten, bildeten sie zusammen eine einzige Dienstgruppe. Zwölfter, Kehat hatte vier Söhne, die Amram, Jesar, Hebron und Uziel hießen. Dreizehnter, die Söhne von Amram waren Aaron und Mose, wobei Aaron und seine Nachkommen für den Heiligendienst ausgewählt wurden, damit sie für immer vor Gott opfern und das Volk segnen konnten. 14. Die Söhne von Mose, der ein Mann Gottes war, wurden jedoch allgemein zum Stamm der Leviten gezählt. 15. Die Söhne von Mose hießen Gershom und Elisa. 16. Das Oberhaupt der Söhne von Gershom war Shebuel. 17. Elisa hatte nur einen Sohn namens Rehabja, der viele Nachkommen hatte, obwohl Elisa selbst keine weiteren Söhne besaß. 18. Das Oberhaupt der Söhne von Jesar war Shelomit. 19. Die Söhne von Hebron waren Jeria als Erster, Amaja als Zweiter, Jahasil als Dritter und Jekamim als Vierter. 20. Die Söhne von Uziel hießen Micha, der das Oberhaupt war, und Jeschia, der an zweiter Stelle stand. 21. Die Söhne von Merari waren Machli und Mushi, während die Söhne von Machli Eliasa und Kishisen. 22. Als Eliasa starb, hinterließ er keine Söhne, sondern nur Töchter, die später ihre Cousins, die Söhne von Kish, heirateten. 23. Mushi hatte drei Söhne, die Machli, Eder und Jeremoth hießen. 24. Dies waren die Leviten nach ihren Familien, die ab einem Alter von 20 Jahren für den Dienst im Tempel Gottes gezählt wurden. 25. David erklärte, dass Gott seinem Volk Ruhe gegeben habe und nun für immer in Jerusalem wohnen würde. 26. Deshalb mussten die Leviten das heilige Zelt und die verschiedenen Geräte für den Gottesdienst nicht mehr von Ort zu Ort tragen. 27. Nach den letzten Anweisungen Davids wurden alle Leviten ab 20 Jahren für den Dienst registriert. 28. Ihre Aufgabe war es nun, den Priestern im Tempel zu helfen, indem sie die Vorhöfe und Räume reinigten und alles Heilige pflegten. 29. Sie kümmerten sich auch um das heilige Brot, das Mehl für die Opfer und alle anderen Speisen, die genau abgemessen werden mussten. 30. Jeden Morgen und jeden Abend traten sie vor Gott, um ihm zu danken und ihn mit Liedern zu loben. 31. Sie halfen auch bei den Brandopfern an den Ruhetagen, den Neumondfesten und anderen Feiertagen, so wie es die Gesetze vorschrieben. 32. So sorgten sie für das heilige Zelt und unterstützten die Priester, damit der Dienst im Haus Gottes ordnungsgemäß durchgeführt wurde.